Nothing is impossible with God. Nichts ist unmöglich mit Gott. Damit möchte ich anfangen. Mit Gott ist nichts unmöglich. In vielen Bibelübersetzungen heißt es zwar bei Gott, so nach dem Motto, für Gott ist nichts unmöglich. Aber eine bessere Übersetzung ist, mit Gott ist nichts unmöglich. Weißt du, was der Unterschied ist? Das bedeutet, Gott wirkt mit uns zusammen. Er handelt nicht unabhängig von uns. Mit Gott ist nichts unmöglich heißt, du bist ein Partner Gottes. Du bist mit Gott unterwegs, mit dem, dem nichts unmöglich ist. Amen. Das ist so wie bei einer Situation, die einfach da ist und sich nicht verändert. Und Gott, bei dem nichts unmöglich ist, scheint nichts zu tun, bis jemand sagt, im Namen von Jesus sei geheilt. Dann kommt seine Kraft ins Spiel, die Kraft dessen, mit dem nichts unmöglich ist. Und sofort wird die Person geheilt. Warum? Weil du die Person geheilt hättest? Nein, auf keinen Fall. Weißt du was? Jede Heilung, die in dieser Gemeinde geschehen ist, hat Jesus selbst getan. Aber er tut es nicht ohne uns. Er sucht jemanden, durch den er fließen kann. Oder besser gesagt, jemanden, der mit ihm fließen kann. Und gemeinsam gilt, mit Gott ist nichts unmöglich. Das gilt auch für dich. Ja, auch für dich. Die Bibel sagt, wir sind Mitarbeiter Gottes. Weißt du, was ein Mitarbeiter ist? Es ist nicht so, dass einer alles macht und der andere nur zuschaut. Nein, Mitarbeiter heißt, es gibt unseren Teil und es gibt Gottes Teil. Unser Teil ist meistens zu beten, auszusprechen, zu verkünden, zu bekennen. Und Gottes Teil ist zu handeln, die Kraft zu geben und das Unmögliche zu tun. Kann ich mal ein lautes Halleluja hören? Also denk daran, mit Gott ist nichts unmöglich. Mit Gott ist nichts unmöglich, so wie bei Sarah. Ich habe es gerade erzählt. Ich dachte früher immer, Sarah habe Kraft empfangen. Und das Wort Kraft ist im Griechischen Dynamis, Dynamitkraft, um Samen zu empfangen, im Sinne von ein Kind zu tragen. Aber nein, es ist noch grundlegender, die Kraft überhaupt empfangen zu können. Ihr Leib war alt, unfähig, Leben zu empfangen. Gott erneuerte ihren Leib, damit sie empfangen und den Samen aufnehmen konnte. Und das tat er auch für ihren Mann, denn er war 100 Jahre alt. 100 Jahre alt. Und mit 100, damals gab es keine Firma mit irgendwelchen Pillen. Selbst mit Pillen wäre 100 ein bisschen drüber. Aber mit Gott ist nichts unmöglich. Schauen wir uns mal Römer 4 an. In Römer 4 spricht Gott. Dort heißt es, dass Gott zu Abraham sprach. In dem Vers sagt Gott zu Abraham, hier nach der Schlachterübersetzung, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht. Als Gott das sagte, war Abraham fast 100 Jahre alt. Als Gott ihm erschien, stellte er sich vor mit, ich bin Gott der Allmächtige, auf Hebräisch El Shaddai. Gott sagte, ich ändere deinen Namen. Dein Name soll nicht mehr Abram sein. Abram ohne H hieß erhabener Vater. Gott sagte, von nun an sollst du Abraham heißen. Gott fügte den Buchstaben Hey ein. Das ist der hebräische Buchstabe, der in seinem eigenen Namen vorkommt. Yod Hey Vav Hey. Hey ist ein Bild für Gnade. Gott hauchte ihm das Hey ein. Um Hey auszusprechen, muss man ausatmen. Es ist ein göttlicher Gnadenhauch. So wurde aus Abram Abraham, nicht mehr nur erhabener Vater, sondern Vater vieler. Der Vater vieler Menschen. Auch Sarai, deren Name die Herrschende bedeutete, vom semitischen Zar, daher auch im Russischen der Zar. Sie bekam ein He von Gott. Zar bedeutet also der Herrschende. Das zeigt, wer die Kontrollierende in dieser Ehe war. Sie hatte Abraham befohlen, mit der Magd zu schlafen, um einen Erben zu bekommen. Und so kam Ismael auf die Welt und mit ihm Probleme. Also Sarai war etwas zu kontrollierend. Aber dann hauchte Gott auch ihrem Namen sein zweites Hey ein. Und aus Sarai wurde Sarah. Vorher war sie Sarai, nun war sie Sarah. Abram wurde Abraham und Sarai wurde Sarah, Prinzessin. Von da an nannte Abraham sie immer Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin. Und sie nannte ihn Vater vieler, Vater vieler. Wie viele Kinder hatten sie? Keines. Außer einem Sohn, von der Magd, nicht von Sarah. Das war nicht ganz Abrahams Schuld. Seine Frau war sehr bestimmend. Also, das Prinzip hier ist, Abraham lernte Gott kennen als den, der die Toten lebendig macht. Da können wir alle Amen sagen. Gott macht die Toten lebendig. Und wir alle feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Die Welt nennt es Ostern, aber wir nennen es Auferstehungstag. Das ist die größte Demonstration von Gottes Kraft überhaupt, als er seinen Sohn von den Toten auferweckte. Und zwar denselben Leib, der all unsere Sünden getragen hatte. Er, der keine Sünde kannte, nahm unsere Sünde auf sich und wurde haftbar für jede einzelne unserer Sünden, für das gesamte Gericht und für den vollen Zorn Gottes. Welle um Welle des Zornes Gottes traf ihn, bis nichts mehr übrig war. Er trug den ganzen Zorn Gottes, das ganze Gericht Gottes. Er trug den ganzen Fluch Gottes, alles an unserer Stelle. Denn Gott sandte ihn, weil er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alles, was durch die Sünde des Menschen über die Menschheit gekommen ist, überwunden werden konnte. Der Fluch, der Tod, die Krankheit, die Depression, Armut, Mangel, all die Zerrüttung, die Kriege, der Streit in Ehen, in Familien, in Beziehungen und unter den Nationen der Welt. Gott musste an die Wurzel des Problems, die Sünde, und Christus starb am Kreuz, indem er unsere Sünden in sich aufnahm und mit ihnen die Strafe, das Gericht, den Fluch. Er trug und absorbierte es vollkommen, bis er rief, es ist vollbracht. Es ist getan. Abgeschlossen. Aus der Perspektive des Reiches Gottes und der ewigen Dimension ist alles, was zu unserem Segen nötig ist, bereits vollbracht. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass wir es wissen. Wir müssen Lehren darüber hören, was unser Erbe in Christus ist. Stell dir vor, jemand stirbt, ein sehr reicher Mann, und hinterlässt dir ein riesiges Vermögen. Heute beeindruckt ein Millionär kaum noch jemanden, aber ein Milliardär, das bringt die Leute zum Staunen. Und nun stirbt dieser Milliardär und setzt dich als Erben ein. Aber wenn dir niemand davon erzählt, wenn es durch Intrigen oder Manipulationen vor dir verborgen bleibt, obwohl es rechtlich dir gehört, hast du keinen Vorteil davon. Warum? Nicht, weil er es dir nicht gegeben hätte, sondern weil du es nicht weißt. Deswegen kommen wir in die Gemeinde, um zu hören, was Christus am Kreuz getan hat. Viele denken, das weiß ich doch, er ist für meine Sünden gestorben. Ja, aber es ist noch so viel mehr. Das ist das Erste und Wichtigste, weil die Sünde die größte Barriere zwischen uns und Gott war. Und diese Barriere ist jetzt vollständig weg. Er hat uns zur Gerechtigkeit Gottes in Christus gemacht. Deshalb können wir zuversichtlich in Gottes Gegenwart kommen. Damit sagen wir nicht, dass keine Sünde mehr in uns ist. Sie ist noch da, aber Gott rechnet sie uns nicht an. Glückselig ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ja, die Sünde steckt noch in uns, aber Gott sieht sie nicht an. Warum? Weil sie nicht unser wahres Wesen ist. Sie ist im Fleisch, im seelischen Bereich. Unser wahres Ich ist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, unsere wahre Identität. Das ist unser Segen. Amen. Amen. So when Christ died on the cross, als Christus am Kreuz starb, wurde alles beseitigt, was uns daran hindert, Gottes Segnungen zu empfangen. Der größte Segen ist, jederzeit zu Gott zu kommen, ohne Angst, ohne dieses knechtische, bedrückende Gefühl. Die Bibel sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wir müssen keine Angst haben, sondern dürfen zu Gott kommen ohne Minderwertigkeitsgefühle. Wir dürfen zuversichtlich kommen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn so zu mir kommt, Daddy, und dann hebe ich meine Hand zum Kopf. Und er zieht sich sofort zurück. Nein, nein, nein, Daddy! Wenn man so etwas sieht, weiß man, da ist etwas in der Beziehung nicht in Ordnung, oder? Der Papa verhält sich missbräuchlich. Und leider verhalten sich viele Menschen genauso gegenüber Gott. Oh Gott! Schnell das Anliegen vorbringen und sofort wieder verschwinden. Das will er nicht. Er möchte, dass du dich in seiner Gegenwart entspannst. Aber Pastor, du verstehst nicht. Ich bin nicht perfekt. Ich kann mich vor Gott nicht entspannen. Er ist heilig, vollkommen. Ja, er ist heilig, dreifach heilig. Aber er ist auch Liebe und Gnade. Und gerade weil er heilig ist, will er, dass du dich entspannst. Seine Heiligkeit hat all unsere Sünden auf Jesus gelegt. Seine Heiligkeit hat Jesus für all unsere Sünden bestraft. Seine Heiligkeit ist durch das Blut des Sohnes am Kreuz vollkommen zufriedengestellt. Seine Heiligkeit hat das Werk des Sohnes angenommen. Und seine Heiligkeit nimmt jetzt jeden an, der an seinen Sohn glaubt. Würde seine Heiligkeit dich jetzt noch wegen deiner Sünden verurteilen, wäre sie kompromittiert. Es ist seine Heiligkeit, die dich gerecht macht. Es ist seine Heiligkeit, die fordert, dass du zuversichtlich kommst. Verstehst du? Dieselbe Heiligkeit, vor der die Menschen im Alten Testament Angst hatten, ist nach Tod, Begräbnis und Auferstehung von Jesus auf unserer Seite. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Nicht einmal der Teufel kann erfolgreich gegen dich sein. Und das ist der Punkt, erfolgreich, weil Gott für uns ist. Ganz gleich, welcher Feind sich gegen dich erhebt, Gott bereitet ein Festmahl für dich und sagt, greif zu. Amen. Ich bin auf deiner Seite. Wir sind gemeinsam unterwegs, aber er ist immer der Anführer. Wir sind Mitarbeiter. Aber er ist der Boss. Amen. Er flüstert mir etwas zu. Ich gehorche und das Wunder geschieht. Deshalb gebührt ihm allein die Ehre. Preis den Herrn. Abraham lernte zwei Dinge über Gott. Erstens, dass Gott die Toten lebendig macht. Zweitens, dass Gott dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Die Medizin mag sagen, wegen dieser und jener Diagnose geht das nicht. Gott aber sagt, willst du es? Wenn ja, kannst du es empfangen. Und er gibt uns ein Beispiel. Die Bibel berichtet, dass Abraham und Sarah alt und recht betagt waren, sodass, und ich zitiere hier die Bibel, es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Mit anderen Worten, sie hatte ihre Monatsblutung schon lange nicht mehr. Es ging ihr nicht mehr nach der Weise der Frauen. Sie war 90 Jahre alt. Aber durch Glauben, berichtet die Bibel, empfing Sarah Kraft, um Samen zu empfangen. Gott änderte zuerst ihre Sprache. Sarah nannte ihren Mann immer wieder Vater vieler. Heute ist er tatsächlich der Vater vieler, das können wir sehen. Doch am Anfang, als Gott ihre Sprache veränderte, lange vor einem gemeinsamen Kind, war das noch nicht sichtbar. Statt ihn zu dominieren, sprach sie nun diesen neuen Namen aus und er begann sie Prinzessin zu nennen. Lange bevor sie ein Kind hatten. Heute sehen wir die Erfüllung, wir alle sind Abrahams Same, geistlich gesehen. Auch der physische Same Abrahams lebt noch, das jüdische Volk. Und die Bibel sagt klar, Jesus kam, was die Nationen betrifft, als Jude. Amen. Damals war Israel das Zentrum der Welt. Selbst die alten Landkarten zeigten das. Gott sandte seinen Sohn, weil er die ganze Welt liebte. Nicht nur das jüdische Volk, nicht nur Israel. Er sandte seinen Sohn als Juden, um im Zentrum der Erde für die ganze Welt zu sterben. Halleluja. Könnt ihr mal kräftig Amen sagen? Das nächste, was wir über Gott lernen, ist, Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Wenn du also möchtest, dass etwas geschieht, dann mach es so wie Gott. Der Mensch sagt normalerweise, ich muss es erst sehen, dann kann ich sagen, was ich sehe. Bei Gott hingegen gilt, ich sage, was ich sehen will. Abraham lernte, dass Gott die Dinge ruft, die noch nicht existieren. Nicht existieren im sichtbaren, physischen Bereich, wo man sie fühlen, anfassen, sehen, vielleicht sogar riechen kann, als ob sie schon da wären. Gott ruft Dinge, die nicht sind, als wären sie da. Und wenn Gott das tut, dann treten sie in Existenz. Gott sagt, lernt von mir. Denn wir alle, auch Abraham und Sarah, sind nach Gottes Bild geschaffen. Die Bibel beschreibt Gott mit Augen, mit einer Nase. Sie spricht davon, dass etwas ein Greuel in seiner Nase ist. Oder Gott sagt, mein Auge hat gesehen. Bei Noah lesen wir, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Nicht einfach, dass er Gnade bei Gott fand. Nein, ausdrücklich, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Ich möchte hier einmal kurz innehalten und etwas Wunderschönes dazu zeigen. In der Bibel steht oft, dass jemand Gnade bei Gott oder Gunst bei Gott fand. Doch nur bei Noah heißt es ausdrücklich, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Wollt ihr eine Offenbarung dazu sehen? Ich habe etwas vorbereitet und spüre nun, dass der Herr möchte, dass ich es teile. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Er fand Gnade in den Augen des Herrn. Manchmal heißt es einfach, dass jemand Gnade bei Gott fand oder dass jemand Gunst bei Gott hatte. Aber hier heißt es ausdrücklich, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und wenn jemand behauptet, in der Bibel gäbe es keinen Humor, dann sage ich dir doch, den gibt es, wenn du das Hebräische verstehst. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Im Hebräischen gibt es zwei verschiedene Worte für Gnade bzw. Gunst, die beide die gleiche Grundidee haben, Chesed und Chen. Bei uns gibt es eine ähnliche Unterscheidung zwischen Gnade und Gunst. Vom Wesen her ist es dasselbe, aber Gunst wird häufiger im zwischenmenschlichen Bereich gebraucht. Gnade mehr zwischen Gott und Mensch, mit Ausnahmen. Hier bei Noah steht das Wort Chen und nicht Chesed. Im Hebräischen gibt es also auch zwei verschiedene Wörter, Chesed und Chen. Chesed wird häufiger für die Beziehung zwischen Mensch und Gott gebraucht, manchmal aber auch zwischen Mensch und Mensch, wie in der Geschichte von Abrahams Knecht. Hier also heißt es, Noah fand Gnade, Chen. Verstanden? Und Noahs Name im Hebräischen ist Noach. Sagt mal, Noach. Nur zwei Buchstaben, Nun und Chet im Hebräischen. Zwei Buchstaben aus dem Alphabet. Nun und Chet. Weißt du, was Noach bedeutet? Wir sagen Noah, aber Noach heißt Ruhe. Noach bedeutet Ruhe. Von Noach kommt auch das Wort Menucha. Das ist die Substantivform und bedeutet ebenfalls Ruhe. Habt ihr das? Also, Noah, Noach, fand Gnade in den Augen des Herrn. Dreh jetzt die Buchstaben um. Aus Nun, Chet, wird Chet, Nun. Und was heißt das? Chen. Gnade. Ist das nicht wunderschön? Biologisch gesehen ist es ja so, dass das Bild, das unsere Augen aufnehmen, zum Beispiel von einem Baum, zunächst auf dem Kopf steht. Wusstest du das? Noach fand Chen in den Augen des Herrn. Ein kleiner Exkurs, ganz umsonst. Das Wort Chen spricht man übrigens genauso. Wenn dein Name Hannah ist, dann bedeutet er die Gnade Gottes. Und wenn dein Name Johannes ist, kommt er ebenfalls von diesem Wort. Chen. Johanan. Johanan. Alles dasselbe. Also Noach fand Gnade. Die Lektion, die wir sogar aus einem einzigen Vers wie diesem lernen können, lautet, Ruhe findet Gunst beim Herrn. Ruhe findet Gnade beim Herrn. Einmal sagte jemand zu mir, Pastor Prinz, du sagst immer, Gnade ist gänzlich unverdiente Gunst. Man muss nichts tun, um sie sich zu verdienen. Aber die Bibel sagt doch, Jesus war voller Gnade. Und die Bibel sagt auch, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Übrigens, dieser Satz ist nicht von mir, sondern von Paulus, also beschwer dich bei ihm. Aber ich bin froh in seiner Gesellschaft. Ja, wo die Sünde zunimmt, da strömt die Gnade umso mehr über. Das bedeutet, sie ist unverdienbar. Und sie strömt über. Die Gnade strömt über. Amen. Amen. Je dunkler der Hintergrund, desto heller strahlt Gottes Gnade über deinem Leben. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass im Stammbaum von Jesus, bei dieser Aufzählung von Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter, bis hinunter zu Jesus, die einzigen Frauen, die namentlich erwähnt werden, Frauen mit einer sehr problematischen Vergangenheit sind. Eine hatte mit ihrem Schwiegervater geschlafen, Inzest. Eine war verheiratet, als sie mit jemand anderem schlief. Pastor, du kannst das ruhig beim Namen nennen, Ehebruch. Ich beschreibe es so, wie die Bibel selbst es beschreibt. Und dieser andere Mann war kein geringerer als König David. Eine kam aus einem nichtjüdischen Volk, dem das Gesetz verbot, am Erbe teilzuhaben. Und sie wurde die Urgroßmutter von David, der wiederum der Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von Jesus nach seiner menschlichen Abstammung war. Gott sagt uns damit, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Vielleicht sagst du, ich bin ein Scheidungskind oder ich bin ein uneheliches Kind. Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Auf dir liegt jede Menge Gnade. Gott billigt nicht, wie es dazu gekommen ist. Er billigt nicht die Sünde. Aber er sorgt dafür, dass seine Gnade gerade vor deinem dunklen Hintergrund umso heller leuchtet. Stell dir vor, du gehst in ein Juweliergeschäft, besonders ihr Frauen, Mütter, wenn ihr Schmuck kauft. Habt ihr schon einmal bemerkt, wie man euch zu einem bestimmten Platz bittet, wo ein warmes, orangefarbenes Licht direkt auf den Schmuck fällt? Und das Schmuckstück liegt nicht auf einem weißen, glänzenden Hintergrund. Schon gar nicht auf weißer Seide, sondern auf Schwarz. Oder einer anderen dunklen Farbe, um den Kontrast zu verstärken. So lässt Gott dich manchmal durch dunkle Situationen gehen, damit dein Licht umso deutlicher sichtbar wird. Wenn Gott dich in eine dunkle Situation stellt, dann ist das, hör gut zu, ein Kompliment. Er weiß, dass du es schaffen wirst, weil er mit dir ist. Vergiss nicht, auf der anderen Seite wartet ein Festmahl, auf der anderen Seite wartet der Segen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, du wirst dort nicht bleiben, du gehst hindurch. Auf der anderen Seite ist das Fest. Auf der anderen Seite werden Güte und Gnade dir nachjagen. Auf der anderen Seite bist du gesalbt und dein Becher fließt über. Eine überfließende Salbung. Halleluja. Manche fragen, wie kann Jesus voller Gnade gewesen sein, wenn er doch keine Sünde hatte? Nun, er hatte keine Sünde, ganz klar. Aber weißt du, was Gnade ist? Gänzlich unverdiente Gunst. Das bedeutet, du vertraust nicht auf deine eigenen Werke, du bringst nicht deine eigene Leistung ein. Jesus sagte Dinge wie, ich tue nichts aus mir selbst, sondern nur, was ich den Vater tun sehe. Amen? Nein. Bitte missversteh mich nicht, sein Dienst dauerte 3,5 Jahre und niemand war aktiver als unser Herr Jesus. Überall, wo er hinging, heilte er. Er hinterließ immer einen Segen. Kam er zu einer Beerdigung, ging diese nie wie geplant zu Ende. Sie endete immer mit einer Auferstehung. Amen. Selbst wenn er an einem Ort der Not war, ging er mit Überfluss wieder fort. 12 Körbe voll übrig. Bei einer Hochzeit, als kein Wein mehr da war, verwandelte er 6 große Wasserkrüge in Wein. Riesige Wasserkrüge. So viel, dass das Brautpaar auch nach der Hochzeit noch davon trinken konnte. Amen. Er brachte immer Versorgung mit sich. Deshalb sagte er, das Reich Gottes ist hier. Wo er war, war die Versorgung da. Wo ich bin, ist die Versorgung. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Wisst ihr, wenn ich für euch bete, dann komme ich hierher und sehe die Versorgung. Ich sehe, dass das Reich Gottes hier ist. Ich sehe nicht den Mangel. Und wenn ich eine Krankheit sehe oder jemand den Arm nicht bewegen kann, dann sehe ich nicht das Problem, ich sehe die Versorgung. Und tatsächlich, je größer das Problem, desto größer die Versorgung, die Gott genau an diesem Punkt bereithält. Denn wo die Sünde zunimmt, und Sünde bedeutet wörtlich das Ziel verfehlen, da wird die Gnade noch überströmender. Halleluja. Also, wie erkläre ich, dass Jesus keine Sünde hatte und doch voller Gnade war? Er ist der Mann der Ruhe. Denn Gnade ist gänzlich unverdient. Und Ruhe findet Gunst beim Herrn. Mit anderen Worten, der Teufel kommt zu dir und sagt, was wirst du jetzt tun? Dein Kind ist so und so. Was wirst du tun? So kommt er. Und genauso werden Menschen unruhig. Sie machen sich Sorgen. Der Teufel wirft dir den Giftball zu. Fang ihn nicht und überlege, oh, was mache ich jetzt? Schau lieber nach oben. Genau das passierte Mose. Als er einem seiner Brüder helfen wollte, der von einem Ägypter misshandelt und unterdrückt wurde, tötete er den Ägypter. Und er vergrub ihn, offensichtlich nicht sehr gut. Alles, was aus menschlicher Kraft und Anstrengung geschieht, ist kein gutes Werk. Und Mose war nur ein einzelner Mann, oder? 40 Jahre später, als Gott selbst alle Ägypter begrub, war es vollkommen. Diesmal war es nicht das Fleisch, sondern der Geist. Wir lernen, alles in der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Er kann so viel mehr tun, oder? Und als Mose den Mann erschlug, gibt es ein interessantes Detail. Die Bibel sagt, er schaute nach links und er schaute nach rechts. Das steht wirklich so in der Bibel. Aber eines vergaß Mose, er schaute nicht nach oben. Später hat er das gelernt, zum Beispiel als er vor dem Roten Meer stand. Das müssen wir alle lernen, oder? Okay. Praise the Lord. Preis den Herrn. Unter meinen Freunden würden wir gar nicht aufhören zu scherzen. Aber der Zeit zuliebe ermutigt mich nicht dazu. Also, zurück zum Thema. Mose lernte diese Lektion, das zu rufen, was nicht ist, als wäre es da. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Die Bibel sagt, Gott sah Finsternis. 1. Mose Kapitel 1. Das ist der Beginn der Schöpfung. Oder genauer gesagt, der Wiederschöpfung. Denn ich glaube, dass es davor wahrscheinlich schon eine Schöpfung gab. Gott sah die Finsternis. Auch diese hatte er geschaffen. Aber dann geschah etwas. Ich bin überzeugt, es hatte mit Luzifers Rebellion gegen Gott zu tun, die die Erde ins Chaos stürzte. Es gab also eine frühere Welt. Und da ich es jetzt schon erwähnt habe, will ich es erklären. Wenn ich dir ein Glas Wasser hinstelle, das leer ist, und ich sage, kannst du es bitte wieder auffüllen, dann bedeutet das, dass es vorher schon einmal voll war. In der alten King James Übersetzung sagt Gott nämlich nicht zu den Menschen, füllt die Erde, sondern füllt sie wieder. Das heißt, sie war schon einmal gefüllt. Wir wissen nicht, welche Art von Geschöpfen damals existierten. Menschen aus der Esoterik sprechen von Atlantis und Ähnlichem. Lass dich nicht auf solche Spekulationen ein. Die Bibel schweigt dazu, und wo sie schweigt, schweigen auch wir. Sicher ist, es gab eine frühere Schöpfung. Ich glaube, dass deren Geschöpfe heute körperlose Geister sind, Dämonen. Deshalb halten sie sich immer noch auf der Erde auf, weil sie meinen, sie hätten ein Recht, hier zu sein. In manchen Regionen halten sie sich lieber auf als in anderen. Aber eines steht fest, Gott hat die Erde den Menschen gegeben, Menschen mit Körpern. Selbst wenn man Autorität auf der Erde ausüben will, gilt, nur Wesen mit einem Körper haben diese Autorität, weil Gott es so festgelegt hat. Körperlose Geister haben hier eigentlich keine rechtmäßige Macht. Selbst Jesus, Gott ist Geist, kam als Mensch. Und wenn die Dämonen ihn herausforderten, sagte er oft, ich bin der Menschensohn. Damit zeigte er, dass er als Mensch, gesalbt mit dem Heiligen Geist, Autorität auf der Erde hatte. Ja, er ist Gott, aber er kam als Mensch. Vollständig Gott und doch ganz Mensch. Verstehst du? Du hast einen Körper. Vielleicht sagst du, Pastor Prinz, ich möchte einfach heimgehen und bei Gott im Himmel sein. Aber dann kannst du hier auf der Erde nichts mehr ausrichten. Wir alle werden eines Tages im Himmel sein. Aber nicht als körperlose Geister. Wir werden im Himmel mit Körpern sein. Nur werden diese Körper, wie die Bibel sagt, verherrlichte Leiber sein. Und auf die warten wir jetzt noch. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. I'm concerned about this. Ich mache mir Sorgen um die junge Generation, die jetzt heranwächst. Sie lernen oft nicht mehr, was wir vor vielen Jahren gelernt haben. Dieses Prinzip hat in meinem Leben viel bewirkt. Gottes Art von Erfolg. Ich möchte es mit euch teilen, weil es mir wirklich auf dem Herzen liegt. Ich spüre, der Herr gibt mir die Freiheit, es weiterzugeben. Wir haben nicht viel Zeit, also folgt mir schnell, ja? Wer von euch weiß, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen? Hebt einmal die Hand. Ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Vielleicht sagst du, ich will es erst sehen, anfassen, berühren. Aber Gott sagt, so funktioniert es nicht. Erinnerst du dich an Thomas? Er sagte, wenn ich nicht meine Finger in die Nägelmale lege, werde ich nicht glauben. Dann erschien Jesus und sagte, fass mich an. Und Thomas rief, mein Herr und mein Gott. Und übrigens, als er das sagte, hat Jesus ihn nicht korrigiert. Wenn er nicht Gott wäre, hätte er das tun müssen, denn sonst wäre es Gotteslästerung gewesen. Aber Jesus ist Gott im Fleisch offenbart. Und was sagte er zu Thomas? Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig, das heißt gesegnet, sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ihr seid gesegnet. Thomas hatte diesen Segen nicht, aber ihr habt ihn. Darum leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Besonders unsere jungen Leute heute müssen das verstehen. Viele merken gar nicht, dass der Teufel zuerst ihre Sprache beeinflusst, bevor er ihre Freude stiehlt, bevor er ihre Gesundheit angreift, ihre Karriere ruiniert oder versucht, ihr Leben zu verkürzen. Und all das schon in jungen Jahren. Der Feind ist aktiv, aber weißt du, wo er als erstes ansetzt? An deinem Mund. Er versucht dir, Worte in den Mund zu legen. Darum sehen wir heute eine Flut an Flüchen, vulgären Ausdrücken, Missbrauch des Namens unseres Herrn und vielen negativen, depressiven Aussagen. Oft wirkt es, als müsse man so reden, um zu dieser Generation zu gehören. Versteh mich nicht falsch. Viele Redewendungen der Gen Z oder anderer junger Generationen sind unproblematisch, doch manche sind schlicht negativ. Menschen sagen Dinge wie, all das macht mich so nervös, ich bin total angespannt wegen der ganzen Nachrichten, ich bin deprimiert, wenn ich sehe, was in der Welt passiert. Wir sind kurz vor einem Krieg, Handelskriege und vielleicht auch bald echte Kriege sind am Horizont. Was, wenn eine Atombombe fällt? Singapur ist nicht weit weg, was dann? Und was ist mit unseren Kindern? Werden wir versorgt sein? Ich bin deprimiert, wenn ich all das sehe. Hör auf, so zu sprechen. Du bist nicht deprimiert. Du fühlst dich deprimiert. Aber deine Gefühle definieren dich nicht. Gefühle kommen und gehen. Du kannst zugeben, dass du dich im Moment ängstlich fühlst. Aber das macht dich noch nicht zu einem ängstlichen Menschen. Psychiater sprechen vielleicht von generalisierter Angststörung, wenn das häufig vorkommt. Aber wenn möglich, solltest du dir selbst nicht solche Etiketten aufdrücken. Sie sagen nichts darüber aus, wer du wirklich bist. Lerne, Gefühle kommen und gehen. Mach dich nicht so abhängig von dem, was du gerade fühlst, dass es dich beherrscht. Oh, ich spüre Angst! Weißt du was? Das geht vorüber. Sieh es wie eine Fahrt im Sightseeing-Bus. Du schaust dir etwas an. Vielleicht freut es dich, vielleicht bedrückt es dich. Und dann fährst du weiter. Dann siehst du etwas anderes und du fährst wieder weiter. Genauso verändern sich deine Gefühle. Und du gehst weiter. Sieh dich als Beobachter deiner Gefühle. Du erkennst, ich spüre Angst und sprichst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ja, ich fühle Furcht, aber du, Herr, bist meine Ehre und der, der mein Haupt hebt. So handelte auch David. Meine Feinde stehen gegen mich auf, ich sehe es. Glaube heißt nicht, Negatives zu leugnen, sondern es wahrzunehmen und mit dem Positiven zu enden. Amen. Meine Feinde wollen mich verschlingen, sagt David. Aber du, Herr, bist meine Ehre und der, der mein Haupt hebt. Amen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, das ist nicht das Ende. So fürchte ich kein Unglück. Glaubst du, er hatte dabei gar keine Angst? Ich bin überzeugt, er hat Angst gefühlt, aber er entschied sich. Das ist nicht meine Identität. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du hast eine neue Identität. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und du bist ein König. Wir gehören zur königlichen Familie. In Offenbarung 1 steht, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für Gott seinen Vater. Hast du das gehört? Er hat dich dazu gemacht, nicht du dich selbst. Du bist ein König und ein Priester. Darum ist das, was du sagst, wichtiger als das, was dein Nachbar sagt, was dein Mitschüler sagt oder dein Kollege. Was du sagst, ist sogar wichtiger als das, was eine menschliche Autorität sagt. Warum? Weil die Bibel sagt, das Wort des Königs ist mächtig. Wo das Wort eines Königs ist, da ist königliche Vollmacht in deinem Mund, Kind Gottes. Weißt du, dass du und Jesus eins seid? Er selbst hat dich eins mit sich gemacht, als er sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wusstest du, dass der Weinstock der einzige Baum ist, der keinen richtigen Stamm hat? Er besteht nur aus Reben. Er braucht ein Spalier, eine Stütze. Und meistens sieht dieses Spalier aus wie ein Kreuz. Die Reben winden sich darum und so wächst ein Weinstock. Streng genommen ist er also gar kein richtiger Baum. Wenn Jesus also sagt, ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock, und zusammen seid ihr mein Leib, dann meint er, dieselbe Kraft, die in mir fließt, fließt auch in dir. Dasselbe Leben, das in mir ist, ist auch in dir. Dieselbe Gesundheit, die ich habe, strömt auch in dich. Dieselbe Salbung, die auf mir liegt, liegt auch auf dir. Gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das will er uns sagen. Und wenn du das erkennst, wirst du Frucht bringen. Mehr Frucht. Viel Frucht. Darum bin ich auch so besorgt, wenn Menschen sagen, ach, was macht es schon, wenn ich mal ein Schimpfwort sage? Nein, weißt du was? Damit beraubst du dich selbst. Der Feind hat dich dann schon am Wickel. Darum ist es kein Zufall, dass der erste Bereich, den der Heilige Geist bei deiner Errettung in Besitz nimmt, deine Zunge ist. Sieh in die Apostelgeschichte. Am Pfingsttag nahm der Heilige Geist ihre Zungen in Besitz und sie begannen in neuen Sprachen zu reden. Er legt Kraft in deinen Mund. Amen! Die Welt mag sich darüber lustig machen, aber sie versteht es nicht. Sie lacht über etwas, das sie nicht entschlüsseln kann. Es ist eine besondere Sprache zwischen Gott und uns. Hast du den Film Windtalkers gesehen? Dieser Kriegsfilm, in dem im Pazifikkrieg die Sprache eines bestimmten Indianerstammes benutzt wurde, um geheime Botschaften zu übermitteln. Die Japaner wollten unbedingt einen von ihnen gefangen nehmen, um den Code zu knacken, aber sie konnten es nicht. Solange auf der anderen Seite jemand war, der dieselbe Sprache sprach, konnten sie die Schlacht lenken und sogar bestimmen, wo die Bomben einschlagen sollten. Wir haben unseren eigenen Windtalk, nur dass es bei uns der Wind des Geistes ist, der zwischen Gott und uns fließt. Oder denk an Der Herr der Ringe. Da gibt es diese Szene, in der die finsteren, dämonischen Reiter hinter Liv Tyler herjagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ihre Figur hieß. Sie verfolgen sie bis zu einem Fluss. Sie überquert ihn, dreht sich um, murmelt etwas, wie in Zungen. Kennst du die Szene? Und plötzlich kommt eine gewaltige Flutwelle, die alle dämonischen Reiter hinwegspült. Das ist ein prophetisches Bild. Und vergiss nicht, J.R.R. Tolkien, der Autor, war Christ. Und er war es auch, der C.S. Lewis, den Autor der Narnia-Bücher, zu Christus führte. Ich will, dass die kommende Generation das versteht. Und ich zähle mich immer zu jeder Generation. Wusstest du, dass die Josua-Generation damals von einem Mann geführt wurde, der schon im fortgeschrittenen Alter war? Es waren die jungen Leute, die als Kinder durch die Wüste wanderten, unter 20, als das Gericht ausgesprochen wurde. Aber ihr Leiter war ein älterer Mann. Vielleicht rede ich gerade so, weil mein Geburtstag vor der Tür steht und ich ein wenig sentimental werde. Thank you. Danke. Es ist großartig, wieder 30 zu sein. Halleluja. Pastor, wie lebe ich denn im Glauben? So eine Frage stellt ihr mir kurz bevor ich euch eigentlich entlassen will. Also gut, 2. Korinther 4. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir. Und darum reden wir auch. Paulus spricht von demselben Geist des Glaubens. Derselbe wie bei wem? Wie bei mir? Nein, David. Denn dieser Vers stammt ursprünglich aus Psalm 116, ein Psalm Davids. David hat diese Worte zuerst gesprochen. Und Paulus zitiert ihn hier. Aber Paulus sagt nicht nur, ich habe denselben Geist des Glaubens wie David, sondern wir haben denselben Geist des Glaubens. Und wie funktioniert dieser Glaube? Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Wir glauben und darum reden wir. Als Gott Finsternis sah, was sagte er? Es werde Licht. Gott ist nicht wie wir Menschen, die sagen würden, oh Mann, ist das dunkel. Oh, jetzt wird's noch dunkler. Mann, dunkler und dunkler. Zappenduster. Also stockfinster. Nein, Gott sprach nicht das aus, was er sah. Er sprach das aus, was er sehen wollte. Genau das müssen wir lernen. Wenn du morgens aufstehst und denkst, heute wird ein mieser Tag, dann stopp das sofort. Sprich lieber in deinen Tag hinein, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein in ihm. Bevor du etwas beginnst, vor einer Aufgabe, einem Schritt, den du gehen musst, besonders ihr Jüngeren, hört auf mit diesem, kann ich nicht, geht nicht, ich schaff das nicht. Das ist wie eine Krankheit. Ich kann nicht, Itis. Und wie jede Entzündung frisst sie alles auf. Die Bibel sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also glaube und sprich. Glauben und sprechen, immer wieder. Glaube, sprich. Glaube, sprich. Glaube, sprich. Noch bevor du es siehst, glaube, sprich. Denk an Jesus, als er unterwegs war, um Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Die Jünger sagten, Herr, warum gehen wir überhaupt dorthin? Dort wollen sie dich umbringen. Als er ankam, sagte die Schwester des Verstorbenen, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Aber Jesus schaute sie an und sagte, dein Bruder wird auferstehen. Er sprach das, was er sehen wollte, und genau das geschah, als er Lazarus aus dem Grab rief. Vielleicht ist unser Glaube noch nicht auf diesem Level, aber fang dort an, wo du bist. Die Bibel sagt, euer Glaube wächst über die Maßen. Glaube kann also wachsen. Glaube kann wachsen. Und weißt du was? Wenn es um Gottes Versorgung geht, brauchst du nicht einmal großen Glauben. Jesus sagte in der Bergpredigt, wenn Gott die Lilien des Feldes so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Selbst mit kleinem Glauben kann Gott dich besser versorgen als die Lilien, die schöner gekleidet sind als Salomo in all seiner Herrlichkeit. Aber natürlich wollen wir unseren Glauben wachsen lassen. Wie geschieht das? Ganz einfach. Komm regelmäßig in eine Gemeinde wie die New Creation Church. Es ist eine ziemlich gute Gemeinde. Ich kenne den Pastor, einen der Pastoren, schon seit fast 30 Jahren. Es ist nicht die einzige gute Gemeinde in Singapur. Aber bei aller Bescheidenheit eine sehr gute, durch die Gnade Gottes. Nicht wegen des Pastors oder der Leiter, sondern weil hier das Wort Gottes gepredigt wird. Nicht menschliche Tradition, nicht unsere Konfession glaubt dies oder das, sondern so steht's im Wort Gottes. Ich gebe mehr Bibelverse weiter, als die Leute überhaupt merken. Manchmal zeige ich sie nicht einmal an, aber ich predige sie trotzdem. Wir wollen weitergeben, was das Wort Gottes sagt. All diese Prinzipien des Glaubens, ich glaube, darum rede ich, basieren auf vielen Bibelstellen. Jesus sagte, wenn du willst, dass der Berg, egal ob das nun Krebs ist, ein Tumor, ein Kropf, ein finanzieller Mangel oder irgendein anderes Problem, aus deinem Leben verschwindet, dann sprich zu diesem Berg. Pastor Lawrence hat mir ein Video von einer Frau geschickt, die tatsächlich von so einem Knoten geheilt wurde. Und weißt du, was unser Teammitglied sagte? Wir haben zu diesem Knoten gesprochen, so wie Pastor Prince es gesagt hat. Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Und was sagt Jesus dazu? Ich lerne ja selbst von ihm. Markus 11, Vers 23. Sprich zu dem Berg. Der Berg kann eine Krankheit sein, ein Mangel, die Rebellion deines Sohnes. Ganz egal, welches Hindernis zwischen dir und deinem Segen, deinem Wunder steht. Sprich zu diesem Berg. Es gibt eine Zeit, mit Gott im Gebet zu reden, und es gibt eine Zeit, zu deinem Problem zu sprechen. Dann sagst du zu deinem Problem, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Jetzt zitiere ich Jesus. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, zähl mal mit, wie oft er sprechen oder sagen erwähnt. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, eins, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, zwei, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Drei. Dreimal sagt er sprechen oder sagen, nur einmal glauben. Und trotzdem machen sich viele dreimal mehr Sorgen über das Zweifeln im Herzen, anstatt dreimal mehr zu reden. Ein großes Problem ist, wir sprechen zu wenig. Adam brachte den Fall über die ganze Welt, weil er seine Klappe hielt. Und so ist es bis heute. Viele Männer sind still. So manche Frau hier wünscht sich, der Ehemann würde einfach mal mit ihr reden. Um Himmels Willen, red doch mal, Mann! Weißt du, wo Adam war, als die Schlange Eva verführte, von der verbotenen Frucht zu essen? Er war da. Die Bibel sagt, sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Er war bei ihr. Hallo, er war nicht irgendwo und kümmerte sich um die süßen Entchen im Garten. Er stand direkt daneben. Er hörte der Schlange zu. Er hörte, was Gott geboten hatte. Noch bevor Eva überhaupt aus ihm hervorgegangen war, bevor Gott Eva gemacht hatte, hatte Gott ihm schon die Anweisung über den Garten gegeben. Du hast Zugang zu allem. Alles hier steht dir offen. Und sie waren die Einzigen. Was für ein Reichtum. Aber um mir Ehre zu erweisen, ist nicht von diesem einen Baum. Ein Prinzip des Eigentums, um zu zeigen, dass Gott Gott ist. Anstatt seiner Frau Gottes Wort weiterzugeben, hörte er auf die Schlange. Er sagte nichts. Das Böse breitet sich aus, weil wir den Mund halten. Wir müssen den Feind zum Schweigen bringen. Später, als Gott das Urteil sprach, tat Adam etwas Bemerkenswertes. Vorher nannte Gott beide Adam, Mensch, Mann und Frau. Aber gleich nach dem Ausspruch des Fluches, als der Tod kam, denn Gott hatte gewarnt, ihr werdet sterben, wandte sich Adam zu seiner Frau und gab ihr einen neuen Namen, Eva. Weißt du, was Eva bedeutet? Leben. Nicht nur lebendig, sondern lebengebend. Direkt nach der Todesankündigung, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren, nennt er sie Lebensspenderin. Warum? Weil Gott ihm gerade die Macht seiner Worte gezeigt hatte. Erinnerst du dich? Gott brachte alle Tiere zu Adam, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Sein einziger Aussetzer war, den Affen Affen zu nennen. Das war wohl ein schlechter Tag für ihn. Ich persönlich mag keine Affen. Aber das ist eine andere Geschichte. Was soll's? Es ist nicht Gottes Schuld. Mein Punkt ist, der Name und die Natur gehören zusammen. Was auch immer Adam ihnen für einen Namen gab, das hatte Kraft. Gott brachte die Tiere, die er geschaffen hatte, zu ihm, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie auch immer er sie nannte, so war ihr Name. Und der Name entspricht der Natur. Und das war's erst einmal. Meine Zeit ist um. Das war nur die Einleitung. Lern also, deine Worte zu gebrauchen. Bete viel im Geist und sprich dann Worte des Lebens. Und Männer, redet mit euren Frauen, auch wenn ihr meint, es gäbe nichts zu sagen. Redet über etwas, das sie interessiert. Ihr werdet sehen, wie sie durch Reden negative Emotionen loswerden. Also Männer, reden. Und alle Männer sagen, Amen. Brave Jungs. Jetzt will ich noch für euch beten. Jeder Kopf geneigt, alle Augen geschlossen. Wenn du Jesus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hast, dann will ich jetzt für dich beten. Der Herr liebt dich, wir lieben dich. Bitte verstehe, Christus kam nicht in die Welt, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Hast du dich retten lassen vor der Sünde, vor dem Gericht, vor der Verdammnis? Wenn nicht, sprich mir jetzt dieses Gebet nach. Bete, himmlischer Vater, ich bekenne, was ich in meinem Herzen glaube. Ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Ich bekenne, dass du Christus von den Toten auferweckt hast und dass ich jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Alle meine Sünden sind vergeben. Ich bin eine neue Schöpfung im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn. Steht bitte auf. Preist den Herrn. Kommt weiter. Hebt eure Hände. Für die kommende Woche. Der Herr segne dich und deine Familie mit den reichsten Segnungen Abrahams, mit allen Segnungen aus 5. Mose 28. Der Herr behüte dich und bewahre dich und deine Lieben vor allem Bösen, vor jeder Gefahr, vor jeder Macht des Feindes. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Schenke dir seine Gunst. Mögest du diese Woche überall Gottes übernatürliche Gnade erleben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Shalom, Gesundheit und Frieden im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch.